Los geht's mit Moritz Eggert, seinem Tetragrammaton für Streichorchester. Das Stuttgarter Kammerorchester spielt unter Michael Hofstetter. Thank you.

Das Tetragrammaton für Streichorchester von Moritz Eggert. Michael Hofstetter leitete in dieser Aufnahme das Stuttgarter Kammerorchester. Kammermusik von Jörg Wittmann steht auf dem Programm. Seine Fieberfantasie für Klavier, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Klarinette. Und es musizieren Silke Avenhaus Klavier, Muriel Cantorecci und Rüdiger Lotter Violine, Calvin Hawthorne Viola, Christoph Richter Violoncello und der Komponist Jörg Wittmann Klarinette. Thank you. Thank you. Der Klarinettist Jörg Wittmann spielte zusammen mit Silke Avenhaus Klavier, Muriel Cantorecci und Rüdiger Lotter Violine, Kevin Hawthorne Viola sowie Christoph Richter Violoncello seine Fieberfantasie. Das ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit dem Streichtrio Opus 8 von Rudi Spring und es musiziert das Trio Darko. Thank you. Fantasie, Menuett und Rundtanz, das war das Streichtrio Opus 8 von Rudi Spring und wir hörten damit das Trio Darko. Music by Numbers, so der Titel der folgenden Musik von Nikolaus Brass, die wir jetzt hören in einer Aufnahme mit Jeffrey Wharton Violine und Christy Becker am Klavier. Thank you. Thank you. Der Geiger Jeffrey Wharton spielte zusammen mit der Pianistin Christy Becker Music by Numbers von Nikolaus Brass. Musik von Klaus Ogermann. Als nächstes hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Seine sinfonischen Tänze hören wir in einer Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra unter seiner Leitung. Thank you. Das London Symphony Orchestra unter Leitung von Klaus Ugermann mit dessen sinfonischen Tänzen